Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Es ist wieder diese Zeit im Jahr, in der die Leute singen. Und wir reden über Menschen, die singen. Grüß Gott, willkommen bei Die Elite redet über den ESC mit mir, dem Aussies-Jedi Urban. Und mit meinem mir. Co-Host im perfekten Trickkleid. Glück auf Zeilenende. Seien Sie mir gegrüßt, Herr Urban. Können wir an dieser Stelle. Das ist ja schön, dass du so richtig glitzerig heute bist. Ja, ich nenne mich einfach Werker. ich frage mich übrigens tatsächlich, wieso so viel Glitzer, wenn doch so viele dann da doch in den Darkroom gehen? Da sieht man doch gar nichts davon. Ach doch, die glitzern auch im Dunkeln. Das sind nur Vampire, oder? Ja, aber davon gibt's viele. Die Frage, die sich mir tatsächlich beschäftigt, habe ich irgendwie was verpasst oder hatten wir in diesem Jahr keine Trickkleider auf der Bühne? Also, ich habe ganz, ganz viele Musikvideos vor allem gesehen. Das ist das Schlimme. Also ich gehe ja über die offizielle Seite vom ESC und da waren vor allem Musikvideos. Ganz, ganz wenig Vorentscheidvideos. Ja, ich habe es über YouTube versucht und ich glaube aber, das deckt sich einigermaßen. Aber in dem, was du gesehen hast, waren keine Trickkleider zu sehen, oder? Die Trickkleider kommen ja vermutlich auch erst im großen Finale dann. Ja, okay. Also ich habe ja, man spricht ja auch in Deutschland jetzt schon davon, die Stimme hält zwar nicht, aber ja, wir planen jetzt was, wir machen da was Großes. Und ich denke mir so, ja, cool, ihr habt jetzt irgendwas im Vorentscheid entschieden und jetzt macht ihr im Finale was ganz anderes oder was sollen die da tun? Ja, das werden sie im Zweifelsfall. Also ich habe ja große Hoffnung, wir haben ja drei Moderatorinnen, also hoffe ich ja auch, dass wir bei jeder ein Trickkleid sehen werden. Haselbrugger im Trickkleid. Ja, also Haselbrugger traue ich das zu. Michelle Hunziker moderiert noch, richtig? Weiß ich nicht, und wer noch? Ich glaube doch, ich meine Michelle Hunziker, die ist ja auch als große Entertainerin bekannt. Ja gut, die könnte den italienischen Teil der Schweiz, und wer ist dann noch die dritte im Bunde? Ich weiß nicht, wer die dritte im Bunde ist, aber glaube ich aber auch ein bekannter Name. Wahrscheinlich dann den französischen Teil der Schweiz abdeckend. Naja, es wird ja sowieso immer auf Französisch und auf Englisch moderiert. Aber wir werden das hier live kurz klären, wer noch, Sandra Studer. Okay, die klingt nicht so nach Frankreich. Na gut. Aber kommen wir mal, steigen wir mal ein. Wir haben 15 Kandidaten und dann sprechen wir jetzt noch gleich über die drei ersten Kandidaten der Big Five plus Schweiz, weil Schweiz hat gewonnen, deswegen sind sie automatisch schon direkt fürs Finale qualifiziert. Mhm. Aber wir steigen ein mit der ersten Hälfte des ersten Halbfinals und da beginnen wir direkt mal mit Island, mit Roa. So heißt der Song. Also mit Rudern. Island, okay. Achso, du hast nicht alphabetisch sortiert, okay. Nein, ich habe nicht alphabetisch, sondern ich habe die Reihenfolge, die mir auf der offiziellen Webseite in der Reihenfolge der Auftritte schon signiert. Okay, die war tatsächlich, glaube ich, noch nicht bekannter, als ich in die Vorbereitung eingestiegen bin. Das heißt, ich muss manchmal kurz überspielen, dass ich keine Ahnung habe, wo ich gerade bin. Aber egal, du musst Island, ja. Wenn du es alphabetisch hast, musst du einfach jetzt nur bei I schauen. I wie Island. Das weiß ich, ja, ich habe es auch gefunden. Gut, ich habe mir das so notiert, bei der Nummer hat man ständig das Gefühl, oh, okay, die ist aus Schweden und erinnert irgendwie an diesen einen Song von diesem einen Pop-Duo. Auf der einen Seite ist es halt das, auf der anderen Seite ist es schon eine knaller Nummer und macht irgendwie Spaß. Die hatte richtig Wumms und ich war ja vor allen Dingen sehr froh, dass die alten Kostüme von Daft Punk nochmal zum Einsatz gekommen sind. Und dass auch dieses Also, und die einzige Möglichkeit, also ich bin ja auch der Meinung, dass dieser isländische Beitrag, dass das ja ein Klonexperiment ist. Die haben versucht, diese norwegischen Zwillinge von 2024 zu klonen und es war offenbar erfolgreich. Markus und Martinius hießen die, glaube ich. Oder so. Markus und Martinius, ja, genau. Ja, also ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es in dem Song geht, aber da war ein riesiges, billiges Pappschiff auf der Bühne. Es waren irgendwelche bescheuerten Dance-Moves, silberne Uniform. Ja. Riesige Sonnenbrillen. Also, das war die Boobies greifen sich zwischendurch in den Schritt. Das ist so beste 90er-Performance. Also eigentlich, also ehrlich gesagt, könnte man den Wettbewerb nach dem ersten Halbfinale auch einfach beenden und Island die Trophäe geben, oder? Damit nicht Schweden gewinnt, meinst du? Ja, gut, das ist zum Thema Schweden. Das ist darüber reden wir, wenn wir zu Schweden kommen, nicht wahr? Ja, also ich hab mir mal nur notiert, ob sie weiterkommen oder nicht. Ich habe ja keine so Top 5, Top 10 oder was weiß ich was. Und ja, ich glaube, dass Island auf jeden Fall mal weiterkommt. Ja, ich habe sowieso ja meine Schwierigkeiten mittlerweile, wo ich sage, kommt weiter oder ist massentauglich. Island war für mich, ist tatsächlich für mich der beste Beitrag des ersten Halbfinales. Was? Da ist aber noch Schweden noch dabei. Ja, das ist ja auch keine Kunst, besser zu sein als der schwedische Beitrag. Warte, ich schaue kurz nach. Ich habe Schweden tatsächlich nicht auf den letzten Platz gesetzt. Also das. Und im ersten Halbfinale ist auch noch die Niederlande. Also ich weiß nicht. Sind wir uns dieses Jahr tatsächlich mal so richtig uneinig? Das wäre ja cool. Niederlande sind bei mir, auch das kann ich schon spoilern, die sind auf Platz 4 gelandet. Okay, kommen wir mal zu meinem sicheren Kandidaten für einen der letzten drei Plätze im ersten Halbfinale. Kommen wir mal zu Polen. Justyna Stetschkowa. Stetschkowska. Polen entdeckt seine orientalischen Einflüsse, welche auch immer das sind, und holt hinten raus ganz, ganz viele Elemente raus, die vorne fehlen. Die Bühnenshow zu sehen reicht allerdings echt einmal. Also ja, ich habe witzigerweise den Vorentscheidsbeitrag gesehen und ja, danke, nein, Polen darf dieses Jahr gerne im ersten Halbfinale einfach nur stattfinden und dann heimfahren. Ja, also tatsächlich habe ich Polen auf Platz 2 gesetzt. Was? Weil wahrscheinlich deshalb, weil ich ja traditionellerweise, also ich bin alphabetisch vorgegangen, das heißt, ich hatte Polen, Portugal und San Marino und alle drei Länder sind bekannt für ihre eher schwierigen Beiträge zum ESC. Und ich hatte schon echt Angst. Also ich hatte schon Angst, als ich Polen gelesen habe, dass da wieder schlimme Dinge passieren. Aber es geht irgendwie, keine Ahnung, in dem Song geht es darum, dass Männer Röcke tragen dürfen und das fand ich irgendwie eine positive Botschaft. Wir haben dieses Gaia-Thema irgendwie, dass wir Mutter Erde besingen. Das gibt's bei jedem ESC. Das funktioniert bei jedem ESC. Und die hat da irgendwie lustig in der Luft rumgeschwebt. Das hat bei diesem ersten Halbfinale gereicht, um mich zu entertainen. Okay, ich habe das irgendwie gesehen und dachte so, oh nee, bitte, einmal reicht. Es ist ja auch so, es gibt ja, also man muss sich ja jeden Song einmal anhören und ich hab mir wirklich zum Ziel gesetzt. Du hörst dir den Song auch wirklich bis zum Ende an, weil gerade Polen hat bewiesen, dass man am Ende noch ganz, ganz viele verschiedene unterschiedliche Elemente irgendwie im Song verpacken kann. Das Problem ist nur, vorne ist es viel zu wenig in allem und dann kommt auf einmal alles und macht dann irgendwie so einen Wust aus allem. Und das ist so, nee. Ja, ich mochte ihre Stimme, also von daher war das... Das hat viel Sinn. Ja, die Stimme kann. Okay. Na, dann sind wir zusammen mal ohne eins. Kommen wir zum kleinen zänkischen Bergvolk Slowenien. Ja, da ist, glaube ich, da ist bei der Nominierung schon wieder irgendwas schiefgelaufen. Die haben wieder nicht in ihrem Playbook nachgeschaut, dass Slowenien eigentlich dafür zuständig ist, junge Damen in knappen Röckchen auf die Bühne zu schicken. Das ist, ja, das gibt nichts. Ich hab mir notiert, das ist einer der Songs, bei denen man möglicherweise in 10 Jahren zurückblickt auf so eine erfolgreiche Radiogeschichte und sich dann fragt, warum hat denn der eigentlich so schlecht abgeschnitten beim ESC? Ist aber eine schöne Geschichte und ich mag's. Also ich fand diese Geschichte sehr geil. Das ist so einer dieser Songs, die, du, ich weiß nicht, du kennst diese Snap-Geschichte, also Snapping One, Two, Da. Ja, ja, ja. Platz 19 beim ESC, aber Riesenradio-Geschichte. Das ist einer dieser Songs, denen es genau so gehen wird. Okay, ja, ich glaube nicht, dass der so erfolgreich sein wird. Dafür fand ich ihn ein bisschen zu beliebig. Aber es stimmt, im Radio sieht man nicht, dass der Typ irgendwann zwischendurch unmotiviert auf dem Kopf gestanden hat, was sich mir überhaupt nicht erschlossen hat, was der Scheiß denn jetzt soll. Und im ersten Halbfinale sind genügend schrille Nummern vertreten, um dafür zu sorgen, dass der Song einfach schon jetzt rausfliegt. Das ist. Nee, das Ding ist ja emotional, vor allem, das trägt ja vor allem emotional. In dem Fall muss ich auch dazu sagen, ich habe das Musikvideo gesehen. Ich kann dazu Bühnen schon nichts sagen. Das ist so. Ich bin wahrscheinlich innerlich so tot, dass ich das gar nicht mehr gespürt habe. Naja, die Geschichte ist ja schon relativ heavy. Im Grunde hat seine Liebste ja eine Diagnose bekommen und dann hieß es, naja, schauen wir mal, wie lange das noch hält. Machen Sie sich mal keine großen Hoffnungen, nehmen Sie mal Abschiede voneinander, für die nächsten, in ein paar Jahren ist das Ding durch. Und dann war das halt einfach, ja, doch nicht so. Und dann merkt man so, okay, wie viel Zeit haben wir eigentlich auf diesem Planeten noch? Das ist schön, dass die doch mal weitergeht. Mhm. Gemeinsame Zeit. So, kommen wir zu Tommy Cash mit Espresso Macchiato, klassisches Estonia-Thema, also Estland. Wer kennt Estland nicht als die große Kaffeenation? Ja. Ja. Also auf dem Pressefoto sieht Tommy Cash ja aus wie der uneheliche Sohn von Cruella de Vil und ihrem Gigolo. Ja. Und ist definitiv mein schwächster Beitrag für dieses Finale. Ich habe den angefangen zu hören und habe beschlossen, dass ich den nicht mag und ja, also doch, da geht tatsächlich meine Meinung auseinander. Ich finde den furchtbar, aber ich glaube, der wird ins Finale kommen. Ja, natürlich schafft er es ins Finale. Also ich habe mir notiert, Kaffee, klar, ist, solide, funny Popnummer. Die Römer kamen mit Legionen, Tommy mit Espresso. Und ja, also das Ding sollte es auf alle Fälle schaffen. Das war mir zu viel Klischee, tatsächlich. Ja, also Klischees sind tatsächlich an vielen Stellen dieses Jahr dabei. Und ich glaube, die machen es aber auch aus. Also. Ja gut, das ist die eine Frage, ob du dich über dich selber lustig machst oder ob du dich über andere lustig machst. Du meinst, weil er quasi Espresso Macchiato... Er ist kein Italiener. Ja. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, hat Estland nicht zu Italien gehört. Ja, aber Estland macht ja eh jedes Jahr so eine Nummer, die nichts mit Estland zu tun hat, oder? Ich meine, Estland hat schnelles Internet. Die brauchen nicht eine eigene Kultur entwickeln, die können sich einfach eine andere runterladen. Ja gut, das könnte natürlich sein. Ja, aber keine Ahnung, ich fand es furchtbar. Ich habe es auch mehrfach gehört, um mir bestätigen zu lassen, dass ich es furchtbar finde. Ich finde es immer noch furchtbar. Ja, wie gesagt, ich fand das Musikvideo in dem Fall, ich habe ja wiederum da das Musikvideo gesehen, relativ gelungen. Okay, mir ist da der Humor total abgegangen an der Stelle, einfach. So, nun kommen wir mal zur Ukraine. Zifferblatt mit Bird of Bray. Zifferblatt, Ukraine. Ganz unten. Bei U, genau. Ja, genau. Ist tatsächlich der letzte auf meiner Liste und so viel kann ich verraten, sage ich, schafft ins Finale, ja. Ich sag nein. Ich finde es tatsächlich faszinierend, dass sie auch im dritten Kriegsjahr es wieder schaffen, einen Beitrag zu schicken und es so eine freundliche Erinnerung daran ist, dass nur weil in einem Land Krieg herrscht, es ja auch sowas wie Normalität gibt. Das ist ja faszinierend. Diesen Vorschuss habe ich Ihnen nicht gegeben. Ich habe tatsächlich den Song mal unter Song-Ding. Also ich weiß nicht, ob das Ding noch trägt beim ESC im Sinne von, ja, wir sind jetzt trotzdem im Krieg und deswegen wählen wir es einfach aus Ding. Ich habe Ihnen Nein gesagt. Und zwar fand ich den Song supi belanglos. Das Interessante ist, diese Band macht ja auch Musik für zu einem Shooter. Mhm. Und so klingt es witzigerweise leider auch. Also Abspann, kein Finale für die Jungs, weil es ist supi belanglos. Es ist so das, was du neben einem Shooter vielleicht im Abspann hörst, weißt du? Ja gut, die meisten ESC-Menschen spielen keine Shooter, da kann ich dich beruhigen. Ja, aber ich will nur drauf raus. Es klingt wie der Abspann-Song von einem Videospiel. Ja, aber es ist ein Lied über Freiheit und Hoffnung und Liebe. Das ist musikalisch unterhaltsame und unterhaltende Durchschnittsware. Also ich hab versucht auch nicht überall den Text mitzunehmen, sonst wird's echt bitter. Also ich habe mir nicht aktiv tatsächlich die Texte angeschaut, sondern das ist mir tatsächlich aufgefallen beim Hören. Das wird musikalisch da ist genügend Pathos drin, dass es beim ESC funktioniert. Also ich kann dazu sagen, ich habe ein paar Mal den Text angeschaut, weil ich einfach wissen wollte, okay, was steckt denn hinter diesem Titel? Bei Bird of Prey war mir das scheißegal, weil das Ding so belanglos dahin plätscherte, dass ich dachte, boah, ist eigentlich egal, worüber die singen, das ist so, bah. Ein Song, bei dem ich auf jeden Fall auf den Titel, wo ich auf jeden Fall auf den Text geschaut habe, ist allerdings erst im zweiten Halbfinale Erika Fickmann mit Ich komme. Und ja, da geht's genau darum. Witzigerweise hat mir auch körperliche Schmerzen bereitet, aber darüber sprechen wir im zweiten Halbfinale. Genau, wollte ich gerade sagen, aber witzigerweise ist der, glaube ich, bei den Buchmachern weit vorne mit, ich glaube, auf 6, 7 oder sowas. Also auf 6 natürlich. Ja, auf 6. So, kommen wir mal zu Schweden. Ja, also ich weiß nicht, ob ich die Theorie on the record schon mal aufgestellt habe, aber also off the record vertrete ich die Theorie ja schon relativ lange, dass Schweden auch einen Besenstiel mit der Gesangsqualität von Group Teckern zum ESC schicken könnte. Und die wären immer noch ein Aspirant auf den Sieg. Und es würde auf jeden Fall ein besserer Beitrag rauskommen als der deutsche. Ja, es ist halt immer sauber durchproduziert. Wobei man den deutschen Beitrag dieses Jahr gar nicht so schlecht einstellen kann. Also er ist sauber durchproduziert. Aber es ist halt Autotune drauf. Und damit wird das Ding halt tatsächlich, also live mit einem unterwegs mit einem Kopfhörer auf den Ohren, mit gutem Bass und was weiß ich was, ballert das Ding tatsächlich. Deswegen heißt es ja auch Baller. Das Problem ist, auf einer Bühne, interessanter Faktor übrigens, der deutsche Beitrag hat, glaube ich, auch nur zwei kurze Strophen. Mhm. So zwei kurze Verse, sagt man, glaube ich. Und ich glaube, es sind auch nur vier Zeilen oder sowas jeweils, die sich dann auch noch relativ wiederholen. Im schwedischen Beitrag sind es auch witzigerweise nur vier Zeilen Strophe, zweimal. Der Rest ist Bridge und Refrain. Mhm. Ja. Und ja. Es reicht halt einfach nur, dass das Ding auf der Bühne, also es wirkt in dem Fall nicht so, als wäre da wären da nur vier Zeilen Strophe jeweils. Ja. Sondern der schwedische Beitrag hat halt tatsächlich durch diesen, ich nenne es mal Rap Aspekt. Ja, wirkt er einfach richtig, richtig gut. Ja, gut. Insgesamt ja, aber also ich kann mir auch nur erklären, dass der das Melodiefestival gewonnen hat unter der Maßgabe, dass die Schweden beschlossen haben, ach nee, dieses Jahr wollen wir wirklich nicht gewinnen. Also anders kann ich mir das echt nicht erklären, dass das der Siegerbeitrag ist. Ja, auf alle Fälle kommen sie jetzt durchs Halbfinale und ich hab nur geschrieben, können wir bitte aufhören, Schweden jedes Jahr durchs Halbfinale zu schleifen, wo sie doch eh durchkommen. Das Ding ist wie immer eine Top-10-Nummer und wir können die Schweden einfach automatisch immer qualifizieren lassen. Dann, was ist es so, wie bei Deutschland ist eine Turniermannschaft bei Fußball und deswegen sagt man so, ja, hier, was ich meine? Ja, das ist gemeiner Wettbewerbsvorteil, ja. Ich glaube, der andere gemeine Wettbewerbsvorteil ist ja auch, dass Barabadabastu in jeder anderen Sprache, außer dem Finnischen, wo es ja, glaube ich, herkommt, auch wie so ein Kinderbuch-Zauberspruch klingt, ehrlich gesagt. Und vielleicht sollten wir es im nächsten Jahr auch mal mit Enemene 1, 2, 3 versuchen oder sowas. Ja, ich glaube, sowas hatten wir schon mal. Das Ding hieß Reise nach Jerusalem. Aber der ist doch disqualifiziert worden, oder? Weiß ich nicht. Was mich viel mehr interessiert noch, was mir gerade noch einfällt, bei Schweden sind ja auf der Bühne die drei Herren. Ja. Und dann vier Personen, die im Hintergrund tanzen. Ja. Das geht beim ESC dann aber im Finale nicht. Ich glaube, Hintergrundtänzer darfst du mehrere haben. Nein, du darfst insgesamt sechs Menschen auf der Bühne haben. Keine Tiere. Vielleicht sind das keine Menschen. Vielleicht sind das so Roboter. Also die müssen sich dann von einer Person quasi trennen und die darf nicht mit in die Sauna. Vielleicht verzichten sie auf einen von den Sängern. Wird auch nicht auffallen. Auf eine Sache, die man vielleicht nicht verzichten möchte, aber vielleicht könnte oder sollte. Ja. Portugal. Oh, ja. Napa mit Deslocado. Mhm. Ja, schwieriger Beitrag. Also Portugal, ja. Also anders. Ich freue mich ja immer, wenn ein Land nicht auf Englisch singt, sondern auf mal so auf Französisch was probiert oder in der Landessprache. Bei Portugal bin ich mittlerweile dafür, dass man ihnen verbietet, in der Landessprache zu singen, weil da kommt immer nur Müll bei raus. Aber immerhin beantworten die fünf Jungs eine ganz einfache Sache. Für alle, die sich gefragt haben, wo sind Fool's Garden heute geblieben? Meinst du, sie machen jetzt Straßenmusik in Lissabon? Nee. Für alle, die sich fragen, wo Fool's Garden heute geblieben sind, wir wissen es zwar nicht, aber da werden auf jeden Fall die fünf Jungs auch hingehen. Das könnte unter Umständen sein. Ich hoffe, da gibt es einen guten Chiropraktiker, weil irgendwie der Sänger die halbe Zeit auf der Bühne steht, als ob er einen ganz schlimmen Hexenschuss hätte. Okay. Ich habe das Musikvideo witzigerweise, glaube ich, gesehen und nicht die... Okay. Nicht die Bühnenshow. Also es sieht sehr schmerzhaft aus und die Outfits, die die Jungs bei der Bühnenshow anhatten, das würde ich noch nicht mal ironisch als Sofabezug benutzen. Also das ist schon schwierig und es wird sehr viel mit dem Mikrofon rumgezümmelt. Also der Beitrag hat echt alles, was ich cringe und creepy finde. Ja, ich schaue jetzt gerade die Bühnenshow an, es sieht tatsächlich etwas schlimm aus. Ja, ich verstehe das mit dem Haltungsschaden. Wobei, man muss dazu sagen, wir hatten ja schon vorhin über den Soundtrack für den Shooter gesprochen. Hier ist es der Soundtrack für den portugiesischen Bond-Film. João João. Ja, das könnte, dafür könnte man ihn tatsächlich benutzen, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, bleiben wir filmisch, kommen wir zu der menschlichen Fackel, dem menschlichen Feuerzeug. Oder eben, Jon Snow ist jetzt sein eigenes Feuerzeug. Okay, du hast Norwegen. Du hast dir ernsthaft eine Referenz zu Lied von Eis und Feuer zu dem Thema aufgeschrieben. Natürlich. Das ist sehr schön. Meine Gedanken gingen in eine ähnliche Richtung. Weil ich mir schon dachte, das ist alles sehr norwegisch, nur dass ich dem jungen Mann die Kriegerrolle nicht abkaufe, sondern er mehr so wirkt wie Frodo Beutlin auf dem Weg zum Schicksalsberg. Okay, ja, es kommt hin. Ja. Ich schaue mir gerade mal. Ja, okay, er sieht auch auf der Live-Bühne ein bisschen verloren aus. Man möchte ihn so in den Arm nehmen und ihm sagen, dass er nicht in den Krieg ziehen muss. Na, er sieht aus wie der uneheliche Sohn von Brienne von Tarn mit wie heißt der kleine Targaryen? Keine Ahnung. Nee, nicht Targaryen. Ja, du weißt, wen ich meine. Nee, aber mit Peter Dinklage. Ah, der Zwerg. Mhm. Ja, genau. Ich weiß es nicht. Da bin ich raus. Ich habe mir jedenfalls gedacht, I'll Be My Own Lighter, es soll ja eine Neuverfilmung von Fantastic Four bekommen. Dann könnte das dann vielleicht die Human Torch singen. Ja, das einzig Schlimme an diesem Song ist, wenn einem wirklich nichts mehr einfällt, dann macht man auch noch Autotune irgendwie. Also da holt man noch das Autotune aus dem Schrank und denkt sich, na, okay. Ja, gut. Was früher die Windmaschine war, die, glaube ich, tatsächlich bei dem, was ich beurteilen konnte, von allen Beiträgen nur ein einziges Mal eingesetzt wurde, was ich sehr anprangere, das ist heute die Autotune-Maschine halt. Ja, aber die darfst du ja auf der Bühne dann nicht verwenden, das ist halt das Ding. Ja doch, wenn du eine Autotune-Maschine hast, darfst du die auf die Bühne stellen. Nee, du darfst, ja, aber Autotune darfst du nicht verwenden, außer du nimmst es in Parts, die du nicht singst und alles, was du nicht singst. Darfst du das Mikrofon dir nicht in die Fresse halten, was ja bei Deutschland zum Beispiel ein spannendes Ding wird. Du darfst ja halt zwischen dich und dein Mikrofon so eine Autotune-Maschine halten. Nein, darfst du nicht. Netter hat er auch eine Loop-Maschine, also darf man auch eine Autotune-Maschine haben. Aber lass uns mal weitermachen. Oh ja. Also ich glaube nicht, dass Norwegen im Finale stattfindet, genauso wenig wie ich glaube, dass Portugal im Finale stattfindet. Muss ich mal kurz nachschauen. Also bei Portugal bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Portugal war der zweitschlimmste Beitrag für mich. In Norwegen könnte es... Das Ding ist, dass im ersten Halbfinale sind, glaube ich, 2, 4, 6, 8, 10... Es sind 15 Beiträge und nur 5 von diesen ausgesucht qualitativ hochwertigen Beiträgen schaffen es nicht. Und du darfst nicht vergessen, also es ist ja auch Estland noch dabei und über San Marino müssen wir noch sprechen. Ich habe sieben Mal Nein geschrieben und über San Marino sprechen wir noch. Ja, kommen wir aber mal zu was Erfreulichem. Oh, wir machen Schluss. Nein, kommen wir mal zu einem Stroboskop und zu einem roten Sebastian. Ja, also es ist schön, wenn der Künstler so heißt, wie er aussieht, wobei ich jetzt Sebastian Harkonnen den besseren Namen gefunden hätte. Also erstens, er heißt Seppe Herremann. Ja, ein Flamme. Ja. Eine Flamme. Ja, siehst du, rote Sebastian, eine Flamme. Ja. Und da hält man immer wieder die Hand davor, wie bei so einem Chop, also wie bei dem deutschen Beitrag, wo ja auch Chops in den Vocals drin sind. Machst du einfach Chop, dann hast du bei einer roten Flamme auch Strobing Lights. Ja, traumhaft. Also ja, da brauchst du sowieso einen Warnhinweis, dass da zu viele Strobo-Effekte in dem Song sind. Könnte im Ganzen den Arsch ist tatsächlich im Musikvideo drin, ne? Ah, okay, ja, das ist, kann ich nachvollziehen. Ja, fand ich lustig. Also im Musikvideo wird tatsächlich darauf hingewiesen, Achtung, hier sind Stroboskop-Effekte drin. Ja, ist bei Videospielen heutzutage ist Standard, dass du das vorschreibst, aber bei ESC-Beiträgen noch nicht. Ja, ich habe tatsächlich die finale Performance gesehen. Aber ja, er sieht ein bisschen so aus wie in dieser 2000er Sci-Fi-Miniserien-Verfilmung, wie so ein weiterer von den Harkonnen-Sprösslingen. Da wäre er gut aufgehoben, da wäre er auch besser geblieben. Wie fandst du? Ich habe ja schon gesagt, habe ich nicht. Es ist ein Hallenbanger. Also es ist wirklich so ein Hallenbanger, der am Ende auch ins Finale kommt. Andererseits ist er ein bisschen belanglos und auch da hoffe ich, bin ich irgendwie gespannt, ob die Stimme hält. Mhm. Aber ich glaube, er kommt weiter. Ja. Allein schon, weil es so ein bisschen Lack und Leder und ja, die Gays werden ziemlich eindeutig die Richtung ist. Ja, ja. Also. Ja. Ich habe die Final-Performance von dem Song tatsächlich gesehen und ich kann dir sagen, dass die Stimme dann doch bedauerlich dünnes und wummernde Bässe und Techno-Sounds da alleine nicht reichen. Und das zweite Problem, was ich sehe, es sei denn, er ändert es zum Finale, er performt auf so einer Hebebühne, die auf der Bühne nochmal steht. Und okay. Er reduziert sich damit seinen Bewegungsradius, genau, das ist das Wort, was mir nicht einfällt. Ja, deshalb glaube ich, dass es könnte schwierig werden. Aber er ist durchschnittlich genug, um das Halbfinale zu überleben. Ja, also ich gehe davon aus, dass er weiterkommt. Ich meine, was Stimme dünn wie ein Jungfernhäutchen angeht, haben wir ja das perfekte Beispiel Halo von Lumix aus Österreich damals. Saugeile Nummer, auch eine saugeile Nummer. Die habe ich witzigerweise irgendwie noch in Rotation hin und wieder mal. Und wirklich eine gute Nummer, wirklich eine gute Pop-Nummer und wirklich eine gute, nennen wir es mal Techno-Nummer. Aber hat halt das Problem live, hat überhaupt nicht funktioniert, damals nicht durchs Halbfinale gekommen. Und ja, wenn du Techno machst, dann muss das entweder so ein Ding sein wie Jigga Jigga von Scooter. Mhm. Da ist dann scheißegal, wie du klingst. Wenn du in ein Mikrofon reinschautest, dann geht das. Aber wenn du halt singen möchtest, das ist, ich weiß nicht, kennst du noch, erinnerst du dich noch an Dune, die Band? Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Nee, das war nicht Dune, das war, irgendwas klingelt da bei mir. Die hatten unter anderem so Sachen wie Rainbow to the Stars und so Sachen gemacht. Diese Verena, die hat danach, hat witzigerweise beruflich später ganz schlimme Sachen gemacht. Die ist sogar bei Signa gelandet zeitweise. aber die hat mit dem London Symphony Orchestra haben die ein Album aufgenommen und da hat sie unter anderem Against All the Odds und Who Wants to Live Forever und so Sachen gesungen und da hat sie bewiesen, dass sie eine Stimme hat. Okay. Und das Krasse ist, wenn du dann die hat ja davor Techno auch gesungen, so Techno-Vocals aufgenommen und da hat sie dann bewiesen, dass sie auch singen kann halbwegs. Ja, ja. Und das ist dann so das, wo du denkst, okay, cool, nice. Und deswegen, ich glaube, die Stimme muss halt was können. Dann kannst du auch solche Sachen singen und dann kriegst du trotz allem so eine Halle auch unterhalten. Aber das ist halt bei den meisten Sachen, wo wenn du dann Autotune raufwirfst und dann auch noch eine schwache Stimme hast, die auch nicht gescheit trägt, dann wird's halt schwierig. Und das könnte jetzt auch bei Belgien ein Problem sein. Wenn die Stimme hält, dann go for it. Ja, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich Belgien tatsächlich gerade so ich habe so ein Mittelfeld der Beliebigkeit. Da gehört so auch Norwegen mit rein. Da kriegt es sich drum, aber ich habe Belgien tatsächlich schwächer gerankt und gesagt, dass die auch das Halbfinale gerade so nicht überleben. Okay. Auf Platz 11. Aber gut, mal sehen. Dann würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Eine Sache, Feuer ist ein gutes Stichwort. Sprechen wir über Aserbaidschan. Besser nicht. Das Land der flammenden Türme. Aserbaidschan ist relativ weit oben, weil es beginnt mit A. Mama Gama mit Run With You. Mhm. Ja, ich habe mir hier auch notiert, möglich, dass es weiterkommt. Das weiß man ja aber nicht. Seit die Russen nicht mehr teilnehmen und Belarus nicht mehr teilnimmt, nehmen die ja auch abstimmungsmäßig nicht mehr wirklich teil und dann fallen natürlich auch einige Länder weg, die da nicht mehr mit abstimmen. Ja. Ich glaube auch, ja. Ja. Bei Aserbaidschan weiß ich tatsächlich auch, da kenne ich die Live-Performance nicht. Und da bin ich mal gespannt, ob die den Isländern einfach die Kostüme klauen und auch mit so ollen Daft Punk-Klamotten auf die Bühne kommen. Ja, ich hab mir bei denen notiert, Radiodudeln mit leicht orientalischem Touch auf Englisch. Mhm. Renn mit Gott, aber renn. Ja, das ist... Also es ist halt einfach, also ich weiß nicht, Aserbaidschan hat einmal gewonnen. Ja, El und Nikki, Running Scared müsste das gewesen sein. Das ist aber auch schon 20 Jahre her oder so. Ja, aber auch rennen, siehst du mal. War ein Duett, war ziemlich gut. Ja, an dieser Stelle, ich dachte ja bislang, dass die unangenehmste Singstimme, die ich kenne, die von den Bee Gees ist. Das muss ich jetzt korrigieren, es ist die von Mama Gama. Okay. Also das hat mir körperliche Schmerzen bereitet und möchte ich deshalb eigentlich nicht im Finale sehen. Wird es aber vielleicht schaffen, habe ich vor Belgien gesetzt. Wahrscheinlich, weil mich Belgien mehr verstört hat. Übrigens, Aserbaidschan hat damals in Düsseldorf gewonnen, 2011. Oh, der deutsche ESC. Aber das war El und Nikki oder so hieß es. Ja, El und Nikki. Der war gut. Den habe ich sogar, glaube, der ist immer noch in meiner Pop-Rotation. Ja, witzigerweise, ich hatte ja letztes Jahr so einen Softspot für Aserbaidschan, auch wenn ich sonst nicht so häufig einen Softspot für die habe. Du bist ja schließlich nicht in der CDU. Und letztes Jahr haben sie witzigerweise noch nicht mal das Semifinal überstanden, sondern sind als 14. raus, also mit 11 Punkten. Ah, das ist so richtig. Haben sie aber im Jahr davor auch geschafft, nicht durchzukommen. Also 2023 waren sie nicht dabei und 2024 auch nicht. Wäre also tatsächlich schön, wenn sie mal wieder, wobei bei dem schwach besetzten Halbfinale könnten sie es tatsächlich schaffen. Ja, es ist der ESC 2025 ist insgesamt sehr schwach besetzt, wie ich finde. Also mal sehen. Okay, kommen wir zum großen Namen, zum wirklich großen Namen in dieser ganzen Geschichte. San Marino mit Gabri Ponte, tutta l'Italia. Und große Namen oder ESC haben ja durchaus eine Geschichte des Scheiterns. Man denke nur an UK. Man denke an alle großen Namen, die jemals versucht haben, den ESC zu gewinnen. Und jetzt halte ich fest, ich hatte ja schon Österreich und Lumix erwähnt. Gabri Ponte war der Songwriter für Lumix 2022. Gabri Ponte ist übrigens der Überrest von Eiffel 65, also Blue. Mhm. Blue, da. Ja, und jetzt kommt er zumindest mal beim ESC ins Finale, hoffe ich doch. Also es wäre ihm zu wünschen. Ja, ich fand die Nummer gar nicht so schlecht. Ich fand sie jetzt auch nicht bombastisch. Ich habe den Namen Gabri Ponte gelesen und dachte, cool, was Gutes? Habe ich die Nummer gehört und dachte so, okay, jetzt weiß ich, warum er das Sanremo nicht gewonnen hat, aber San Marino zumindest vertreten darf. Also er hat auch in Sanremo teilgenommen. Mhm. Ja, also ich lese einfach mal vor. Oje, oje, oje mine, oje mine mine. DJ Rigatoni hat auf seinem Rechner mal wieder ein neues Intro für seinen großen Auftritt in der Stranddisco O Sole Mio zusammengeschraubt. Okay, ja, das ist schön. Ich fand ihn so schlecht, nicht den Beitrag, weil ich verstehe, was du meinst. Oh Gott, also tatsächlich, also in der Musik, also er hat so leichte Anleihen an Shanty-Melodien, dass ich kurz dachte, das ist doch der norwegische Beitrag. Und dann war ich die restliche Zeit damit beschäftigt, mich da zu fragen, was die beiden Sänger mit ihren Zylindern und weißen Schals und den Glitzertüchern sollen. Und dann war ich ehrlich gesagt froh, dass es vorbei war. Und man darf nicht vergessen, also ich hatte vorher schon den portugiesischen Beitrag. Also ich habe danach erstmal eine halbe Stunde geweint, um wieder auf die Welt klarzukommen. Das ist, also ich war so am Boden. Ich musste mich kurz daran erinnern, dass Donald Trump US-Präsident ist und Friedrich Merz bald Bundeskanzler wird, damit der Hass auf die Welt mich wieder aufbaut und ich weitermachen konnte. Ja, wie gesagt, es ist... Ein San Marino singt ein Liebeslied auf ganz Italien. Das alleine ist schon irgendwie witzig. Vor allem, er hat ja, also wie gesagt, ich fand es jetzt so schlimm nicht. Auf der anderen Seite, man könnte halt auch einfach mal so eine richtig gute Nummer von ihm erwarten und nicht sowas. Ja, ich sag mal so, manche Länder verzichten ja auf die Teilnahme am ESC aus politischen Gründen. Ich finde, manche Länder sollten aus künstlerischen Gründen auf die Teilnahme am ESC einfach verzichten. Da ist San Marino ganz vorne mit dabei. Deutschland manchmal auch so. Wir haben einfach niemanden gefunden, dem wir guten Gewissens hinschicken. Ja, also auch in Deutschland sollte man manchmal einfach so ehrlich sein und sagen, also bevor wir jetzt Lou mit Let's Get Happy da hinschicken, dann lassen wir es lieber doch bleiben. Oh, das ist aber wirklich gemein. Das ist wirklich eine der schlechtesten Nummern überhaupt gewesen. Also. Ja, deshalb, ja. Also das ist, ja, also ich verstehe ja, dass man viel Klamauk auch einfach mal mitmachen muss und dass man manchen Leuten auch beim Scheitern gerne mal zuschaut. Aber das hätte beispielsweise damals nicht sein müssen. Und das Ähnliches gilt halt für DJ Rigatoni. Ja. Okay, kommen wir mal zu was ganz anderem. Oh ja, ich bin gespannt. Was ist denn der Reihenfolge nach? Was hatten wir jetzt davor? Nur nochmal für mich. Aserbaidschan, dann kam jetzt DJ Rigatoni aus San Marino. Okay, also ich bin gespannt, wie schlimm der hittet, wenn man nicht vorher dieses portugiesische Desaster gesehen hat. Ob das noch schlimmer ist oder, naja, egal. Albanien. Albanien ist sehr weit vorne. Oh ja. Kudran Elektronike. Ciam? Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ciam. Also es sind viele Buchstaben, die auf fürs deutsche Zungen unnatürliche Art und Weise aneinander gereiht werden. Ciam, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ja, ich habe mir notiert, viel Drama, aber die Stimmen passen und warum nicht irgendwo hinten im Finale? Also, ja, es ist halt auch so, es könnte, also bei der Masse an Quark, die da im ersten Halbfinale rumquarkt, ist das ja schon okay. Ja, also ich sag mal so, also es war ja der erste Beitrag, den ich mir überhaupt gegönnt habe, um zum ESC einzustimmen. Und mich holen so Ethno-Vibes ja schon ab. Das war jetzt nicht so gut wie Jaco letztes Jahr von Ladaniva, die für Armenien gestartet sind, aber Armenien, Albanien, dies, das. Aber, also, ne, kannst du dich noch an dieses ganz furchtbar schlimme 2000er Dance-Projekt namens E-Nomine erinnern? Ja. Hast du es auch gespürt in diesem Beitrag? Nee. Also zwischendurch der Typ auf der Bühne da, der hat mir ganz schlimme Enomine-Vibes gegeben. Ich habe dieses Musikvideo gesehen. Also wenn der da so da auch anfängt zu erzählen einfach. Ja, also habe ich auch den Finalauftritt gesehen. Der war nicht so beeindruckend, aber sagen wir mal so, es wird mit dem Feuer gespielt. Und wenn die im Halbfinale ordentlich einen rausblasen und ordentliche Feuershow, ich glaube, das überzeugt die Leute. Und wie gesagt, also San Marino ist auch mit dabei. Also davor werden sie ja wohl irgendwie landen. Ja, naja. Die Albaner heizen einfach die Sauna für die Schweden an. Ich hab mir notiert, kommt weiter. Ja. Ja, ist ein bisschen Tango drin, so gefühlt. Das ist Leidenschaft. Okay, ja. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsbeiträge im ersten Halbfinale. Okay. Niederlande, Claude mit Sellerie. Mhm. Mhm. Ich habe mir notiert, die wunderbare Welt des modernen Pop-Chansons, nur eben aus den Niederlanden. Mhm. Und ja, ich mag den Song. Mhm. Das ist definitiv so ein Ding, was auch nach dem ESC vielleicht noch in einer Playlist verbleiben könnte. Mhm. Ja, ja. Ich habe letztes Jahr mit dem französischen Beitrag ja extrem daneben gelegen. Und ich glaube, auch in hier hängt es davon ab, da habe ich keine Live-Performance zu gefunden, wie der live so kommt. Aber ja, also das ein bisschen das Problem, was ich mit dem Lied habe, ist, dass, also wenn Mickey Krause das covern könnte, dann wird das auch am Ballermann performen. Das ist so meine Schwierigkeit. Ich weiß nicht so, was das gewisse Etwas an dem Ding sein wird. Ich glaube, das gewisse Etwas an dem Song ist, dass er einfach schon ein Vielfaches besser ist als der französische Beitrag. Muss ich kurz nachschauen, der französische Beitrag? Aber da kommen wir noch dazu. Wir kommen noch zum französischen Beitrag. Das können wir dann. Ja. Ah, der französische Beitrag. Oh ja. Der französische Beitrag. Oh ja. Ja, gut. Also, dieses Jahr geben sich die Big Five wieder mal ein großes Stelldichein. Wobei ich bei vielen gesagt habe, sie werden auf jeden Fall zumindest mal nicht Letzter. Ja. Sie konkurrieren nicht zwingend immer mit Deutschland um den Letzten. Deutschland ist wirklich so eine Wackelnummer. Aber ja gut, kommen wir mal da gleich. Aber genau, nur um das mal vorzugreifen auf die nächste Folge. Der beste französischsprachige Beitrag im ESC dieses Jahr ist definitiv Luxemburg. Okay, soweit bin ich noch nicht. Ich muss mir die... Ja, also ich möchte an dieser Stelle schon mal mein großes Herz für den luxemburgischen Beitrag kommunizieren. Ich kann aus dem zweiten Halbfinale bisher nur sagen, dass es bei Erika Fickmann aus Finnland wirklich um was geht, worum es geht. Welche Überraschung. Oh, mehr Foreshadowing kommt nicht. Ja, wir versenden diese Folge ja am Wochenende vor dem ESC und die zweite Folge kommt nicht am Wochenende des ESCs, sondern kommt, glaube ich, am Donnerstag vor dem ESC, zweiten Halbfinale. Also ihr hört das quasi, bevor ihr das Halbfinale hören könnt und dementsprechend, ihr seid perfekt im Bilde und dann kommt am Wochenende einfach keine Folge. Ja, genau. Erika Fickmann kommt und diese Folge kommt halt auch. Genau. Sorry, aber du schaust aufs Tableau und denkst dir so, hä? Erika Fickmann, ich komme? Könnte ein deutscher Beitrag sein, aber es ist kein deutscher Beitrag. Aber was auch kein deutscher Beitrag ist, ist Marco Bosniak mit Poison Cake aus Kroatien. Ich habe mir auch gedacht, Bosniak aus Kroatien? Ach ja, klar, Bosnien-Herzegowina nimmt ja nicht teil, also kann der Bosniak aus Kroatien kommen jetzt. Ja, du, also, ja. Ja, die Österreicher treten ja auch für Deutschland an. Ja, ich finde, jeder kann für jeden antreten. Also sie dürfen zwar dieses Jahr irgendwie nichts anderes als ihre Länderflaggen schwingen, aber man darf ja trotzdem jeder für jeden antreten. Genau, also ich hab mir den Song tatsächlich fertig angehört. Ja, das ist schön. Also das ist... Weil sich so gehört. Ja. Also ich habe den Song tatsächlich einmal angehört, hatte so nach 2 Minuten so viel Schmerzen, dass ich dachte, schaffe ich den Rest? Aber er ist tatsächlich ein starker Kandidat für den letzten Platz im Halbfinale. Na, da gibt's andere Kandidaten. Auch wenn der weinerliche Einstieg mir auch das Ganze etwas später macht. Das ist keine Ahnung, das ist irgendwie die moderne Bäcker-Variante von Schneewittchen, ne? Mal so ohne Apfel, aber diesmal mit vergiftetem Kuchen. Aber er ist halt keine sonderlich überzeugende böse Königin. Ich fand ihn einfach nicht gut. Ja, also Bonuspunkte gibt's definitiv für das Outfit. Und weil er ein niedliches Lächeln hat, der Sänger, das könnte ihm vielleicht den Sprung ins Finale heben. Aber über den Song ist man jetzt echt... Also Poison Cake kann man mitbrüllen, aber alles andere ist... Ja, Gott. Ich habe, wie gesagt, den auch hier das Musikvideo gesehen. Ich weiß nicht, wie die Bühnenshow ist. Die Bühnenshow müsste schon mit einem Trickkleid stattfinden, dass da noch was machbar ist. Könnte mir unter Umständen tatsächlich vorstellen, dass der irgendwie ein Disney... Klamotten hat, könnte das funktionieren. Aber wie gesagt, also es gibt so viele bescheidene Beiträge im ersten Halbfinale, dass der es vielleicht sogar überleben könnte. Aber der steckt bei mir, glaube ich, auch irgendwo im Elend des Mittelfelds, wie ich das so gerne nenne. So, und jetzt kommen wir zu einer Nummer, zu der ich mich notiert habe. Irgendwie plätschert die Nummer so belanglos an mir vorbei. Ich habe das Gefühl, irgendwie dieses Jahr ist zu viel Elektro dabei. Zypern mit Theo, Ewan mit... Und irgendwie, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich zu viel Elektro. Diese Nummer ist so... Vielleicht war ich zu müde für die Liste am Ende. Aber irgendwie war es dann so... Ach nee, oder? Ich habe mir jetzt auch notiert, weiter, nein, wahrscheinlich kommt der weiter, weil es können ja nicht 7 ausscheiden. Wie gesagt, ich habe 7 Neins. Aber ja, das Ding war so, ja, schön, Zypern ist auch da. Ja, gut, enorm schöner Twinkboy, der irgendwie auf der Bühne rumtanzt. Schwierig. Was ich tatsächlich daran interessant finde, und ich habe Kroatien und Zypern auch direkt hintereinander gehört, das ist alphabetisch halt in der englischen Sortierung direkt hintereinander. Wir haben bei Poison Cake, bei Marco Bosniak, so eine Art Schneewittchen-Nummer, dass irgendwas vergiftet, irgendwelches Essen vergiftet wird. Hier haben wir so eine Nummer, dass man den wahren Namen nicht aussprechen darf oder kennt. Das ist so eine moderne Rumpelstilzchen-Variante und keine Ahnung, wahrscheinlich nimmt das Märchenland einfach nächstes Jahr selber am ESC teil. Und aus Dänemark kommt ein Legoland oder was? Ja, Dänemark kann ja auch die kleine Meerjungfrau einfach schicken. Es ist vielleicht okay. Nicht in ihrer Phase, wo sie gerade ihre Stimme verloren hat, aber Möglichkeiten gibt's da ja. Okay, kommen wir mal zu den drei, die wir ausgesucht haben für die großen Sechse, also die Big Five plus Schweiz. Sind wir mit denen? Wir sprechen in dieser Folge über Italien, Frankreich und Germanien. Wir sind tatsächlich schon fertig mit allen anderen, okay. Ja, wir sind durch. Der erste Song, den wir haben, ist... Wenn wir es alphabetisch machen wollen, entweder Deutschland wegen D oder Frankreich wegen F. Du hast festgelegt, welche sind, also legst du auch die Reihenfolge fest. Gut, dann lass uns über Frankreich sprechen. Frankreich, ja. Da habe ich das Musikvideo geschaut und es ist Loané mit Moment. Da gibt es auch kein Live-Video, glaube ich. Da gibt es nur diesen Stadionauftritt, ne? Genau. Ja, was anderes gibt es nicht. Das Musikvideo zeigt einen riesigen Pomp, ein ausverkauftes Stadion für diesen Song. Und ich habe mir dann nur notiert, ach, es reicht ja Niederlande mit einer soliden Nummer aus Frankreich, oder? Also, ich weiß nicht. Ich habe jetzt mal, was die Buchmacher angelesen, Maman scheint wohl relativ weit vorne zu sein. Vielleicht bin ich dieses Jahr, was Frankreich angeht, quasi auf dem Trichter, wo du letztes Jahr warst. Aber irgendwie nein, ist mein Song. Ja, ich habe mir das auch angeschaut und die französischen Beiträge sind in ihrer Qualität eigentlich immer da, dass sie doch relativ reduziert sind. Und genau, letztes Jahr gebe ich ja gerne zu, ich habe mich letztes Jahr massiv geirrt, dass an der Bühnenpräsenz von Slimani lag. Und das ist so überhäuft, also da gibt's eine Marching Band, ein Orchester, die Sängerin schwebt auf der Plattform, es fehlen eigentlich nur noch diese französischen Kunstflieger, die da oben drüber ihre Trikolore ziehen, und eine Lasershow hat's und Feuerwerk und, also das Feuerwerk schießt ja sogar aus der Plattform, auf der sie steht. Also, und das ist so, wenn du das so, das ist so ein bisschen, als ob Donald Trump das durchinszeniert hätte. Und mich beschleicht dann immer so das leise Gefühl, dass, wie wir Frankophilen sagen, dass diesem Song das gewisse Je ne sais quoi fehlt. Na dann. Aber was ich positiv hervorheben möchte, es gibt gerade im zweiten Halbfinale einige Titel, die mich in Großbuchstaben anschreien. Ich fand es sehr schön, dass hier der Titel tatsächlich komplett in kleinen Buchstaben daherkam. man erwartet es nicht bei dem Lied, das dann da hinten rauskommt bei, aber okay. Ich schaue gerade mal, im ersten Halbfinale sind es 2, die mich in Großbuchstaben anblärren. Im zweiten Halbfinale sind es 3, die mich nur Versalien ansprechen. Unter anderem Erika Fickmann mit Ich komme. Ja, die ist mir direkt ins Gesicht gekommen, die Frau. Und das ist selten bei dir. Und bei den Big Five ist es immerhin Spanien mit Esa Diva. Oh ja, das ist auch. Aber da kommen wir nächstes Mal dazu. Ja, genau. Also ja. Sprechen wir erstmal über ein anderes südeuropäisches Land, bevor wir als Abschluss. Wir sprechen jetzt also ich dachte, wir sprechen jetzt über Deutschland. Nein, ein anderes südeuropäisches Land. Wir sprechen jetzt über Italien. Lucio Corsi mit Volevo essere un duro. Un duro. Ja. Sag was. Ja, also normalerweise sind ja seitdem sie zurückgekehrt sind die Schweden die zuverlässigen Garanten, dass die einen anzünden und die Italiener auch, das sind die anderen, die eigentlich immer einen anzünden. Deshalb war ich auch gespannt und ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mein Problem mit dem italienischen Song ist, dass ich das Musikvideo gesehen habe. Und das Musikvideo ist einfach nur sehr verstörend und sehr viel Storytelling und sehr wenig Musik. Also es ist so, es ist ein sehr ruhiger Song, ja. Und der Live-Auftritt ist mit großem Orchester. Und es ist so ein bisschen die italienische Popballaden-Version von David Bowie. Ja, aber ich weiß es auch nicht so ganz. Also den muss ich, glaube ich, noch 2 oder 3 Mal hören, dann ist der, glaube ich, richtig gut. Aber wir wissen ja, was es heißt, wenn man einen Song 2 oder 3 Mal hören muss. Dann funktioniert er beim ESC meistens nicht so wirklich. Richtig. Ja, wie gesagt, es ist eine solide italienische Singer-Songwriter-Nummer, aber es sind tatsächlich nicht mehr. Also es ist nichts, wo ich diese sage, oh cool, die Italiener sind auch wieder da. Sondern ich denke mal so, ja gut, die schicken halt ihren besten Song von Sanremo und der war dieses Jahr ganz okay, aber halt, ich meine, er war immerhin besser als San Marino. Lucio Corsi ist nur 2. geworden bei Sanremo. Olli hat gewonnen mit Ballada Nostalgia. Und warum nimmt er nicht teil? Das habe ich nicht rausgefunden. Wahrscheinlich, weil zu viel gerappt wird in dem Song. Ah. Da haben die Italiener wahrscheinlich eine Regel erfunden, dass maximal 3 Lines gespittet werden dürfen. Also ist auch eine eher eine Ballade, aber da geht es um Boxerei und da wird gerappt. Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch keine Lust gehabt. Man weiß es nicht. Ja gut, man muss ja dazu sagen. aus Malta hätte man ja auch einen italienischen Song erwarten können. Immerhin spricht sie über Kant, aber das durfte sie ja dann nicht sagen. Ah ja gut, der hätte auch natürlich, ja gut, aber auch die Enklave Königsberg hätte natürlich den maltesischen Beitrag in diesem Jahr schicken können. Ja eben, dann hätten die Briten mit der BBC auch wahrscheinlich nicht geklagt. Maybe. Es war nämlich die BBC, die sich beklagt hat, dass sie Serving Kant. Ja gut, aber ich bin ja immer sehr dafür, dass philosophische Beiträge auch ihren Platz beim ESC finden. Genau, also Italien gewinnt dieses Jahr auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Halten wir fest. Und wer vermutlich auch nicht gewinnt, und jetzt ist halt die große philosophische Frage, hält die Stimme, dann können sie, habe ich schon von vielen Menschen gehört, da könnten sie im linken Tableau Platz finden. Ansonsten könnte es tatsächlich der erste Beitrag von Stefan Raab sein, der es tatsächlich schafft, Deutschland auf den letzten Platz oder auf einen weiter hinten liegenden Platz zumindest mal zu bringen. Ja, also je häufiger ich ihn höre, umso mehr mag ich ihn tatsächlich. Aber da ist genau dieses Problem. Man muss ihn beim ersten Mal gut finden, um beim ESC zu gewinnen. Und dann ist halt wirklich die Frage, was passiert denn, wie klingt dieser Song jetzt tatsächlich live? Und das Schönste ist, ich habe mir ja so eine Musikanalyse dazu angehört, mal. Mhm. Und das Schlimme ist, der Typ sagt auch, ja, sie planen ja jetzt was für die große Finalnummer. Und ich denke mir so, ja, etwas planen für die große Finalnummer ist vielleicht etwas schwierig, weil das muss dann schon etwas sein, was wirklich funktioniert. Plus, sie haben ja beim letzten Mal, sie haben bei den Rockstars haben sie noch mal was zwischen der ersten Pre-Version und Ding. Und ich glaube, letztes Jahr haben sie auch noch mal ein bisschen was verändert. Und letztes Jahr hat es dann zumindest mal halbwegs funktioniert, aber die Frage ist halt, wie klingt sie? Wie gesagt, Lumix-Effekt, Lumix klingt als Nummer auf dem MP3-Player, also auf dem Handy, sehr geil, aber live waren die halt einfach zu schwach. Also diese Pia Maria hieß die Sängerin damals. Und dementsprechend, ja, ich geh mal ganz stark davon aus, dass es für Abbo und Tina sowieso eigentlich eher nur ein Albumverkaufsmechanismus ist. Wobei man dazu sagen muss, das Schöne ist ja, ist, wenn man sich so den deutschen Beitrag medientechnisch anschaut, da gab es ja auch wieder eine Kontroverse beim Vorentscheid und warum wurde dann doch nochmal irgendwie sowas? Ich habe mir nur gedacht, willst du das wirklich wissen? Willst du wirklich tief einsteigen in die Beiträge dieses Jahr? Nee, willst du nicht. Weil es war ja schon letztes Mal so, dass es irgendwie so eine Kontroverse gab. Warum hat der bei der Jury gewonnen und warum hat der bei der Publikumsabstimmung gewonnen? Und ich so, oh, könnten wir es irgendwann mal schaffen, einfach einen Song zu finden, den sowohl Publikum als auch Jury so geil finden, dass sie ihn durchvoten? Und dass er wirklich trägt, dann im Radio funktioniert und dann gewinnen wir vielleicht auch wieder den ESC. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich wäre ja schon ganz froh, wenn man mal einen guten Song wieder... Da findest du ihn nicht gut. Also, sagen wir es mal so. Es klingt schon so, wie das, wenn ich aus Versehen in die Top Hits Germany bei Spotify reinklicke, dann klingt das auch alles so. Genau. Mir ist es zu monoton. Ja, er ist eingängig, man kann das mitsingen, man kann das mittanzen, wenn man Spaß dran hat. Ja, es ist solide, aber ich finde es tatsächlich, also es holt mich irgendwie nicht ab. So viel. Das, ja, holt mich nicht ab. Ich mag diese leiernde Stimme tatsächlich einfach nicht. Das ist nicht meine Art von Musik. Ja, ich musste witzigerweise da an, wie heißt sie, Julia Klein denken. Die kenne ich nicht. Die macht so Stutterhouse, ist eine Niederländerin, die macht Stutterhouse. Da musste ich dran denken, als ich das gehört habe, dachte ich so, ah ja, doch. Kann man mal machen. Also es ist so eine Mischung aus Julia Kleinen und Lumix vielleicht. Okay. Nur nicht komponiert von Gabri Ponte, ja, den du als DJ Rigatoni verschmähst. Ja, du, ich glaube, wenn DJ Rigatoni die Nummer produziert hätte, dann würde ich das Lied tatsächlich mehr mögen. Aber ich möchte an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Clouseau und Udo Lindenberg äußern für ihren positiven Einfluss auf die kulturelle Bildung junger Leute. Weil die wissen offenbar immer noch, was ein Cello ist. Ja, wobei sie es auf der Bühne zerschmettern. Also. Ja, aber trotzdem, also sie wissen ja überhaupt noch, was ein Cello ist. Also ein Fagott würden die jetzt beispielsweise nicht zertrümmern, weil die nicht wissen, wer Udo Jürgens ist. Ja, aber ein Fagott dürfen sie ja auch nicht benutzen auf der Bühne. Warum nicht? Ja, da klagt wahrscheinlich die BBC bei Faggot. Oh Gott, es wäre so witzig. Also Erika Fickmann und Serving Kant und die Faggot. Oh Gott. Das ist einfach vergebene Chancen, liebe. Slowenien wäre eigentlich da ideal für gewesen. Eine junge Frau, die Fagott bläst. Ja, es tritt an Finnland mit Erika Fickmann mit dem Song Ich komme mit Faggot. Oh Gott, scheiße. Schön, da sind wir dann doch durch das Halbfinale und die ersten drei Einschläge. Mhm. Ja, freuen wir uns doch mal aufs zweite Halbfinale und sagen an dieser Stelle Tschüss und... Du kannst jetzt noch deine drei Lieblingspasta-Sorten in DJs verwandeln und ich sage an dieser Stelle Tschüss. Das habe ich gar nicht nötig, aber da die FDP ja aus dem Deutschen Bundestag jetzt rausgeflogen ist, könnten wir doch eigentlich Marco Buschmann nächstes Jahr schicken, oder? Macht's gut. Ciao, ciao.